1. Für den Musikdirektor, Nach der Melodie Hirschku der Morgenrot, ein Psalm von David. 2. Mein Gott, aus welchem Grundes du mich verlassen und bleibst meine Klage so in meine Rettung so fern? 3. Obwohl ich den ganzen Tag zu dir ruf, antwortest du mir nicht, und auch waren der Nacht find ich kein Beruhigung. 4. Denik bist du der Heilig, der inmitten der Lobgesang Israels seinen Thron hat und dort regiert. 5. Ansehe vorfahren setzten vols Vertrauen auf dich, und weil dir vertrauten, as du aus iron not befreit. 6. Schrien zu dir Hilf und Erfuhren Rettung, verließen sich auf dich und werden in ihrem Vertrauen nicht enttäuscht. 7. Hingegen word y einwurm behandelt und nicht y ein Mensch, spot der Luten der Verachtung des Volks ausgesetzt bin. 8. Al, die Ming sehen, machen sich über mich lustig, versehen spottisch das Gesicht und schütteln verachtlich den Kopf. 9. Sagen honisch, soll mein Angelegenheiten hern überlassen, damit Ming ret, sofern wirklich gefallen und mir habe. 10. Debi bist du es, der Ming aus Mutterleib hervorgebracht und mir schon und der Brust meiner Mutter Geborgenheit geschenkt hat. 11. Seit meine Geburt bin ich auf den Versorge angewiesen und vom ersten Augenblick meines Lebens und bist du mein Gott gewesen. 12. Bleibe die Schalb nicht fern von mir, die Bedrängnis unmittelbar bewusstet und es niemanden sonst gibt, der mir beistehen konnte. 13. Zahlreich Feinde umringen Ming Weistork Stier, vergleichbar mit den Mächtigen Tyren aus der Region Basin, die mich einkreisen. 14. Sperren im Allerweg gegen mich auf, so why ein Reisender und Brullender Low Sein Butte Bedroht. 15. Mein Kraft schwindet y ausgeschütz Wasser, al mein Nocken haben sich gelost, und mein Hose ist in meinem Inneren y Schmelzens Walks geworden. 16. Mein Gorman ist so trocken y ein Tunscheb, mein Zunge klebten meinem Gorman fest, und du legst mich in den Staub des Tods. 17. Die mich ein Rot von Jubeltaten y ein Mute Hand umstellt hat, sind mein Hand und fassvollig Dirchbort. 18. Bin so abgemaget, das al mein Nocken zahlen kann, warend mein Feinde mir hassefult Bierbakten und begaffen. 19. Verteilen mein Kleider unter sich und werfen das los, zu entscheiden, where mein Gewander halten soll. 20. Du aber, Herr, halte dich nicht von mir fern, sondern al mir mit deiner Stork Zerhilf, mich zu unterstützen. 21. Beware mein Leben vor der Gewalt des Schwerts und ret mein Seel aus der Markt dieser grausamen Hand. 22. Erret mich aus dem Rechen des Lohen und beware mich vor den Hornen der Wildoxen, denn du hast mich schließlich erhort. 23. Word deinen Namen meinen Bruden bekannt machen und dich inmitten der Versammelten gemmen defendlich preisen. 24. Die erfurcht vor dem Hernhat, Sultan Loben, al nach kommen Jacobs und Israels Solen im Ere erweisen und in Furchten. 25. Den hat das Elend des Unterdruckten wederveraktet noch ignoriert, sondern hat sein Angesicht nicht verborgen und auf seinen Hilferuf reagiert. 26. Mein Lobpreis in der großen Versammlung gilt deinen Taten und word mein Versprechen vor all jenen Erfüllen, die dich wären. 27. Die Bedürftigen sollen essen und gesättigt werden, und diegenigen, die den Herrn suchen, werden in Prisen, damit hose uiglich lebe. 28. Al Volker der Oder werden sich in den Herrn erinnern und zu ihm umkehren, so der sich al Stamm der Nationen vor ihm niederwerfen. 29. Den Herrn gehort die königliche Herrschaft, und ist der Rechtmassige Herrscher über al Volker dieser Welt. 30. Sogar die Mächtigen der Oder werden vor ihm ambiten, und al die Sterblich sind, müssen sich vor ihm bugen, die niemand sein Leben selbst erhalten kann. 31. Kumptige Generationen werden im Dienen und Mound were den Kommenden nach kommen von der Gross des Herrn Erzalen. 32. Werden kommen und dem Volk, das erst noch geboren word, sein gerechtigkeit verkunden und besugen, das dies als Volbracht hat.